А мы продолжаем нашу серию. Und wir machen weiter mit unserer Predigtserie. Называется «Без страха». Die heißt «Angstfrei». И я тоже поздравляю вас со вторым Адвентом. Und ich gratuliere euch auch zum zweiten Advent. Okay. Я начну с одного места Писания, которое всегда читает на Рождество. Also ich fange mit einer Bibelstelle an, die man immer zu Weihnachten anfängt zu lesen. Луки 2 глава, 10 и 11 стих. Das ist Lukas 2, 10 bis 11. «И сказал им ангел, не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидом Спаситель, который есть Христос Господь». Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren soll. Denn euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren, welcher ist Christus, der Herr. Не бойтесь. Fürchtet euch nicht. Не бойтесь. Fürchtet euch nicht. Ничего не бойтесь. Fürchtet euch vor nichts. Когда с нами происходит что-то, wenn mit uns etwas geschieht, что не укладывается в наших мозгах, was wir nicht begreifen, что мы начинаем делать, was machen wir dann? Мы боимся. Wir fangen an, Angst мы zu боимся. Haben. Wir sind dann ängstlich. И мы начинаем искать объяснения. Und wir versuchen nach den Erklärungen zu suchen. Почему? Откуда? Wieso? Woher? И вы даже не представляете, und ihr könnt euch das nicht vorstellen, как часто люди спихивают все на инопланетян. Also, wie oft die Menschen alles auf die Aliens schieben. И вот когда ты полон страхов, also, wenn du voller Ängste bist, ты не можешь радоваться. Du kannst dich nicht freuen. Ты просто не способен радоваться. Du bist einfach nicht fähig, dich zu freuen. И вот мы видим здесь историю. Und wir sehen hier eine Geschichte. Пастухи, also die Hirten, они пасут стадо. Sie weiden ihre Hirte, also ihr обычный вечер, ihre Schafe, also es ist ein gewöhnlicher Abend. Все как всегда. Alles ist wie immer. Ничего не подозревают. Sie ahnen gar nichts. И вдруг, und plötzlich, инопланетяне, kommen die Aliens. Ангел außerirdische, also außerirdische, es kommt ein Engel zu ihnen. И он в великой славе. Und er in der großen Herrlichkeit. Предстал перед ними. Er kommt vor ihnen. Все сияет. Alles leuchtet. Вот представьте себе, темно, в горах где-то, да? Also stellt euch vor, dass es dunkel ist, es irgendwo in den Bergen. Мы были там с Генри, и я думала, мне на пять шагов от него страшно отойти. Also ich war dort mit Henry und ich dachte mir, fünf Schritte vor ihm weg und ich bin verloren. Не знаю, кто там может жить в этих горах, но там ничего нет. Also ich weiß nicht, wer dort in den Bergen wohnen kann, dort ist nichts. И тут все сияет. Und da leuchtet plötzlich alles. И он говорит им. Und er spricht zu ihnen. Не бойтесь. Fürchtet euch nicht. Я возвещаю вам великую радость. Ich verkündige euch eine große Freude. Христос, Мессия, родился вам. Denn der Christus, der Messias, ist euch geboren. И вот здесь ангел говорит. Und hier spricht der Engel. Я вам принес надежду. Ich habe euch eine Hoffnung gebracht. Теперь у вас есть выход из любой ситуации. Jetzt habt ihr einen Ausweg aus jeglicher Situation. Вам не надо бояться. Ihr braucht gar nicht Angst вам mehr zu haben. Надо радоваться или ликовать. Потому что Спаситель родился в этот мир. Denn der Retter ist für diese Welt geboren. Он возьмет ваши заботы, ваше бремя на себя. Er nimmt eure Laster, er nimmt eure Sorgen auf sich. Он научит вас любить. Und er wird euch lehren zu lieben. Прощать. Zu vergeben. И побеждать. Und zu siegen. И он приведет вас к вашему небесному Отцу. Und er wird euch zu eurem himmlischen Vater Радуйтесь. Führen. Freut euch. Радуйтесь. Freut euch. Христос родился. Der Christus ist geboren. Для тебя и для меня. Für dich und auch für mich. Скажи своему соседу. Sag zu deinem Nachbarn. Христос родился для тебя. Der Christus тебя. Ist für dich geboren. Для тебя. Für dich. Мы, конечно, еще будем праздновать Рождество. Natürlich werden wir noch Weihnachten feiern. И будем дарить друг другу подарки. Wir werden einander Geschenke schenken. В честь день рождения Иисуса. Zu Geburtstag von Jesus. Но Рождество, оно уже живет внутри нас. Aber das Weihnachten wohnt bereits in uns. Иисус родился в нас. Jesus ist in uns geboren. И он живет в нас. Und er lebt in uns. И уже через века. Und schon nach vielen Jahrhunderten. И наш дух, он тоже родился свыше. Und auch unser Geist ist von oben neu geboren. Через Иисуса. Durch Jesus. И это чудо. Und das ist ein Wunder. Если кто-то сегодня не верит чудеса. Wenn jemand heute nicht an Wunder glaubt. То вот это чудо. Dann das ist ein Wunder. И Бог подарил нам свою любовь. Und Gott hat uns seine Liebe geschenkt. Через своего Сына Иисуса Христа. Durch seinen Sohn. So, Jesus Christus. Бог наш отец. Gott ist unser Vater. Бог твой отец. Gott ist dein Vater. И он любит нас такой любовью. Und er liebt uns mit so einer Liebe. которая просто не укладывается в наших мозгах, die uns einfach unbegreiflich ist, которая превосходит всякое понимание. Also es übersteigt jeglichen Verstand. Вот часто люди любят друг друга за что-то, да? Also oftmals lieben die Menschen einander für etwas. Ну, за что ты его любишь? Also wofür, warum liebst du ihn? Wozu? Ну, начинаешь перечислять за это, за это, за это. Also dann fängst du an aufzulisten für das und jenes. А Господь, Он знает нас. Aber der Herr kennt uns. И Он знает нашу греховную природу. Er kennt uns, die, er kennt unsere sündige Natur. И Он все равно любит нас. Und trotzdem liebt er uns. Даже uns. Когда мы согрешаем. Auch wenn wir sündigen. Он все равно не отрекается от нас. Trotzdem lehnt er uns nicht ab. И нам, конечно, иногда очень хочется ощущать себя в объятиях Отца. Und natürlich wollen wir manchmal uns umarmt fühlen, umarmt von Gott. Но сегодня я хочу поговорить о нашей любви к Нему. Aber heute möchte ich über unsere Liebe zu ihm sprechen. Und каждый человек считает, also jeder Mensch denkt, что любовь имеет большое значение, dass die Liebe eine große Bedeutung hat, nicht wahr? Но мы обычно понимаем под любовью это чувство. Aber wir gewöhnlich verstehen unter der Liebe die Gefühle. Я чувствую что-то к нему. Also ich fühle etwas zu ihm. Но на самом деле, aber tatsächlich, когда мы читаем Библию, wenn wir die Bibel lesen, если мы будем внимательны, будем разбираться, wenn wir aufmerksam sind und verständig sind, то мы видим, любовь – это выбор и действие. Dann werden wir sehen, dass die Liebe eine Wahl ist und eine Tat, любовь eine Handlung. Любовь – это выбор и действие. Also die Liebe ist eine Wahl und eine Handlung. Давайте мы прочитаем описание любви. Lass uns mal die Beschreibung von der Liebe mal vorlesen. 1. Korinther 13. глава. Das ist 1. Korinther 13. 4-7 стих. Also 4. bis 4. Vers bis 7. Vers. Die Liebe ist langmütig und gütig. Die Liebe beneidet nicht. Die Liebe prahlt nicht. Sie bläht sich nicht auf. Sie ist nicht unanständig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit. Sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles. Sie glaubt alles. Sie hofft alles. Sie erduldet alles. Wow! Wow! Вот это любовь! Das ist die Liebe. Это выбор! Das ist eine Wahl. Раздражаться тебе, ob du dich aufregen sollst, или проявлять терпение, oder die Geduld zeigen. Это выбор. Das ist eine Wahl. Быть милосердным или жестоким, barmherzig zu sein oder hart zu sein. Завидовать или благословлять, zu beneiden oder zu segnen. Быть гордым или уступчивым, stolz zu sein oder nachgiebig zu sein und so weiter. Это выбор. Das ist eine Wahl. И ты можешь. Und du kannst das. И ты можешь. Und du kannst das. У тебя есть сила и воля. Du hast einen, eine Kraft und du hast einen Willen. Делать правильный выбор. Die richtige Entscheidungen zu treffen. И ты знаешь, что правильно. Und du weißt, was richtig ist. Любовь – это выбор. Und die Liebe ist eine Wahl. Скажи, любовь – это Sag выбор. Sag mit mir, die Liebe ist eine Wahl. Любовь – это выбор. Die Liebe ist eine Wahl. И Бог – источник нашей любви. Und Gott ist die Quelle von unserer Liebe. Чем больше в нас Бога, je mehr Gott in uns ist, тем больше способность любить других. Desto mehr haben wir die Fähigkeit, andere zu lieben. Бог возлюбил нас так, Gott hat uns so sehr geliebt, что отдал своего единственного Сына, dass er seinen einzigen, eingeborenen Sohn gegeben hat für uns. Своего единственного. Seinen einzigen. Иисус, Бог. Jesus ist Gott. Пришел умереть за человека. Er kam auf die Erde, um für Menschen zu sterben. И вот Бог, Он сотворил нас. Und Gott hat uns geschaffen. Для дружбы с собой. Für die Freundschaft mit ihm. Для отношений с ним. Für eine Beziehung mit ihm. Но разве Он хотел односторонних отношений? Aber wollte er einseitige Beziehung haben? Разве не вправе Бог ожидать любви от нас к Нему? Hat denn Gott nicht recht, von uns auch die gegenseitige Liebe zu erwarten? Не только лишь почтение, also nicht nur die Ehre, Ehre darbringen, любви. Also nicht nur Respekt, sondern Liebe. Любви. Also die Liebe. Есть отношения с Богом официальные. Es gibt offizielle Beziehungen mit Gott. А есть отношения с Богом любви. Und es gibt eine Beziehung mit Gott, die auf Liebe basiert. Какие отношения у тебя с Богом? Welche Beziehung hast du mit Gott? И вот мы знаем историю Иосифа. Und so kennen wir die Geschichte von Josef. Сколько у меня времени? 25 минут. Я могу рассказать, да? 25 минут okay. Hast du. И мы знаем, что Иосиф, он был любимчиком у отца. Also wir wissen, dass der Josef ein Lieblingssohn war von Вы можете прочитать эту историю в 37 главе Бытия. Das könnt ihr in Mose in Kapitel 37 nachlesen. Вот, Иосиф видел сны. Und der Josef hat Träume gehabt und die waren seltsam. И он рассказывал их своим братьям, своему отцу. Und er erzählte sie natürlich seinem Vater und seinen Brüdern. И я всегда спрашивала себя. Und ich habe mich immer gefragt, как могли его братья, wie konnten denn seine Brüder, продать своего младшего брата в рабство? Seinen jüngsten Bruder in die Knechtschaft verkaufen. И почему Иаков любил Иосифа больше, чем остальных детей? Und wieso hat Jakob seinen Sohn Josef mehr geliebt als seine anderen Brüder? Но мы читаем в Писании. Aber wir lesen in der Schrift, что в начале, в своем детстве, dass zu Beginn seiner Kindheit Иосиф, он докладывал все время своему отцу о подвигах своих братьев. Also hatte Josef immer über die Heldentaten von seinen Brüdern berichtet. То есть он был стукачом. Also, ach so, er hat sie verraten. Кто любит ябед? Also er war ein, nicht Verräter, sondern er war ein Petzer. Не очень хорошо. Also er hat immer über seine Brüder gepetzt. Okay. Но Иаков, мы читаем, он был праведником. Aber wir lesen, dass Jakob ein Gerechter war. И он любил Бога. Und er liebte Gott. Но его сыновья таковыми не были. Aber seine Söhne waren nicht so. Старшие родились и выросли в Месопотамии. Die größeren Brüder, die älteren Brüder, die sind in Mesopotamien geboren. В доме его дяди Лавана. Also im Haus von seinem Onkel Laban. И мы читаем, что у Лавана были боги, то есть идолы. Und wir lesen, dass der Laban Götter hatte, also Götzen. И вот старшие дети, und die älteren Kinder, они научились лицемерить перед Богом и перед отцом. Sie haben gelernt, vor Gott und vor seinem Vater zu heucheln. Их отец поклонялся всемогущему Богу. Ihr Vater hat den allmächtigen Gott angebetet. А матери были идолопоклонницы. Aber die Mutter war eine Götzenanbeterin. И вот пока Иаков работал на Лавана, und solange der Jakob für den Laban gearbeitet hat, матери воспитывали детей. Haben die Mütter ihre Kinder erzogen. Но Рахиль, aber der Rachel, мать Иосифа и Вениамина, also die Mutter von Josef und Бенямин, умерла рано, ist früher gestorben. Поэтому их воспитанием занимался отец. Deswegen hat ihre Erziehung der Vater übernommen. Она не имела такого влияния на своих детей. Also sie hatte nicht so einen Einfluss auf ihre Kinder. И вот Иаков, он смог научить своих сыновей Иосифа и Вениамина. Und so hat der Jakob geschafft, seine Söhne, den Josef und den Benjamin, благоговению и почтению Бога. Der hat geschafft, sie gottesehrfürchtig zu erziehen. И мы видим, какие плоды это принесло в жизни Иосифа, когда он был в Египте. Und wir sehen, welche Früchte das gebracht hat, als der Josef in Ägypten war. Он остался верным принципам своего отца. Er ist treu geblieben den Prinzipien von seinem Vater. Иосиф внимал всем сердцем. Josef hat mit all seinem Herzen das Ganze aufgenommen. Отца. Er hat ganz genau den Worten Vaters zugehört. И сердце Иакова тоже было прилеплено к нему. Und von seinem Vater, das Herz war auch ihm sehr nah. У них были особые отношения. Sie haben eine besondere Beziehung zueinander gehabt. Но вот скажите мне, разве Иаков не любил других своих детей? Sagt mir, hat Jakob nicht andere Kinder mehr geliebt oder überhaupt geliebt? Конечно, он их любил. Natürlich hat er sie geliebt. Но у них были официальные отношения. Aber sie hatten offizielle Beziehungen zueinander. И вы знаете, им вообще-то было все равно. Und wisst ihr, es war ihnen eigentlich total egal. Как переживет отец потери Иосифа? Wie der Vater den Verlust von seinem Sohn überhaupt erträgt? Когда они продавали его в рабство? Als sie ihn in die Sklaverei verkauften. Им было все равно. Ihnen war es egal. Что будет чувствовать отец? Was der Vater fühlen wird? Давайте мы еще одно место из Библии прочитаем. Lass uns noch mal eine Bibelstelle vorlesen. 1 Иоанна 4:18. Also 1 Johannes 4:18. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение, и боящийся несовершен любви. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht hat mit Strafe zu tun. Wer sich nun fürchtet, ist nicht vollkommen geworden in der Liebe. Мы говорим сегодня об отношениях. Wir reden heute über die Beziehungen. Между нами и Господом. Zwischen uns und zwischen uns und Gott. И я хочу дифференцировать. Und ich möchte das differenzieren. Официальные отношения. Offizielle Beziehung. Отношения, так сказать, на почтительном расстоянии. Das bedeutet, dass man eine Beziehung auf eine respektvollen Distanz sich gründet. И отношения любви. und eine Beziehung, die in Liebe ist. И вот мы читаем здесь, что в любви нет страха. Und wir lesen hier, dass in der Liebe keine Angst ist. И в страхе нет любви. Und in der Angst gibt es keine Liebe. Иосиф мог в любое время прийти к своему отцу. Also Josef hätte jederzeit zu seinem Vater kommen können. Ему не нужны были термины. Er hätte keine Termine gebraucht. Он мог сказать: «Папа». Er hätte sagen können: «Papa». И отец скажет: «Да, Иосиф, я здесь». Und der Vater würde ihm antworten: «Ja, Josef, ich bin hier. Was brauchst du?» В любви нет страха. In der Liebe ist keine Angst. И в страхе. Und in der Angst нет любви. Gibt es keine Liebe. Многие люди боятся Бога. Viele Menschen haben Angst vor Gott. Они боятся любой мысли о Боге. Sie haben schon Angst bei einem kleinsten Gedanken über Gott. Вот только начинаешь им что-то рассказывать о Боге, sobald du ihnen anfängst, etwas über Gott zu erzählen, и они уже начинают махать руками. Und schon fangen sie an zu fuchteln нет, mit ihren Händen. Не только ничего не говори мне о Боге. Sag mir bloß nichts über den Gott. Я ничего не хочу слышать. Ich will gar nichts hören darüber. И сразу начинается обвинение, да? Und dann fangen gleich die Anschuldigungen. Где был Бог, когда творились эти зверства? Wo war der Gott, wo diese schlimmen Dinge passierten? Да или нет? У вас тоже ist das so было? Oder nicht? War das so bei euch auch? Okay. Okay. И, или вы знаете, вот как было раньше? Oder ihr wisst, wie es früher war? В средние века. In dem Mittelalter. Я увлекаюсь историей. Also ich liebe Geschichte. Мне все интересно, что было раньше. Also mir gefällt alles, was früher so war. Но что примечательно? Aber was bemerkenswert war, в средние века церковь забыла откровение Божьей любви. Im Mittelalter hat die Kirche an sich vergessen, was die Verheißungen Gottes sind. Хотя было множество монастырей. Obwohl es sehr viele Klöster gab. Кругом все подчинялось религии католической церкви. Also alles drumherum unterwarf sich der katholischen Kirche. Папа римский. Der Papst. Священники, монахи. Also die Priester und die Mönche. Имели безграничную власть. Haben eine grenzenlose Macht. Ни один король. Kein einziger König. В католической империи папы. Während der Herrschaft von dem katholischen Papst im Rom не мог быть рукоположен на царство. Konnte nicht einfach so ein König werden. То есть, если папа не разрешит, das bedeutet, wenn der Papst das nicht erlaubt, неважно, какой ты по рождению, egal, ob du auch der König sein solltest nach deiner Verwandtschaft, королевство. Also du bekommst diese Herrschaft nicht. И вот церковь давала монархам власть и лишала их. Und die Kirche hat den Mönchen die Macht gegeben und hat ihnen auch die Macht weggenommen. То есть вот все было пропитано религией. Also alles war mit Religion, Religion durchdrängt. Но где же самое важное откровение о любви? Aber wo ist dann die wichtigste Verheißung über die Liebe geblieben? О Божьей любви. Über Gott seine Liebe. Для чего пришел Иисус? Wozu ist Jesus gekommen? Для чего он родился в этот мир? Wozu ist er geboren in diese Welt hinein? Для чего вообще все? Wozu überhaupt das Ganze? И вот эти бедные монахи. Und diese armen Mönche. Они страдали от своей греховности. Sie haben gelitten, weil sie so sündig waren. И они не знали, как наказать свою грешную плоть. Und sie wussten nicht, wie sie ihre sündige Natur bestrafen sollen. Потому что они не знали откровения Божьей любви. Denn sie kannten nicht die Verheißung über die Liebe Gottes. Вот они стегали себя плетками. Sie haben sich gegeißelt. Потом у них вот были раны, они сажали туда червей, чтобы они еще больше разъедали. Dann haben sie so Wunden gehabt und die haben dort die Würmer draufgesetzt, damit sie noch mehr Schmerzen haben. Они носили железные пояса с шипами. Sie haben solche Eisengürtel mit wie heißen Schippe, also mit keine Ahnung, mit Nägel getragen. И от них текла кровь по телу. Und sie bluteten am Körper. Они надеялись. Sie haben gehofft, что вот, наказав свою грешную плоть, dass indem sie ihre sündige Natur bestrafen, они получат прощение от Бога, können sie von Gott Vergebung bekommen. Но это религия. Aber das ist Religion. Мертвая. Das ist eine tote Religion. Холодная. Kalte Religion. Беспощадная. Die ist hart. И это und das, не любовь. Das ist keine Liebe. Я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Ich verkündige euch die große Freude, die für die ganze Menschheit gilt. Родился Иисус, Спаситель для вас. Jesus ist geboren für euch, der Retter der Welt. Религия без откровения Божьей любви. Die Religion ohne die Verheißung von Gottes Liebe. Это всего лишь оружие для наказания. Das ist einfach nur eine Waffe für die Bestrafung. Это мучение. Das ist Qual. Это страх перед смертью без надежды. Das ist eine Angst vor dem Tod, wo der Mensch hilflos ist. Но совершенная любовь, aber die vollkommene Liebe, изгоняет страх. Sie vertreibt die Angst. Совершенная любовь, die vollkommene Liebe, изгоняет страх. Sie vertreibt die Furcht. Иисус любит тебя. Jesus liebt dich. Иисус любит тебя. Jesus liebt dich. Иисус любит тебя. Jesus liebt dich. Это не просто слова. Das sind nicht nur einfach Скажи Worte. Скажи своему соседу, Иисус любит тебя. Sag zu deinem Nachbarn, Jesus liebt dich. Он любит тебя. Er liebt dich. Он действительно любит тебя. Er liebt dich tatsächlich. И вот только отношение любви, und nur diese liebevolle Beziehung, открывает для нас небо, öffnet für uns den Himmel. И в день суда, в судный день, und an dem Tag des Gerichtes, они откроют для нас небесное царство. Es wird für uns das himmlische Reich geöffnet werden. И вот если Христос живет в нас, und wenn der Christus in uns denn lebt, то нам не надо бояться этого дня. Dann müssen wir keine Angst haben vor нам diesem Tag. Нам не надо бояться смерти. Wir müssen keine Angst vor dem Tod haben. Потому что когда ты увидишь Господа, denn wenn du den Herrn erblickst, also so persönlich, тогда придет конец. Dann kommt, dann wird das ganze Böse ein Ende haben. Конец твоей борьбе, твоим страхом. Dann wird deine Kämpfe, deine Ängste ein Ende haben. И начнутся прямые. Und es fängt eine direkte, настоящее отношение eine с Господом. Echte Beziehung mit dem Herrn. Новые отношения с Господом. Neue Beziehung mit dem Herrn. И вы знаете, сколько христиан. Und wisst ihr, wie viele Christen утверждают, что они спасены. Behaupten, dass sie gerettet sind. Господь знает. Der Herr weiß es. Но они имеют официальное отношение с Богом. Aber die haben eine offizielle Beziehung zu Gott. Мне жалко, вот честно, мне жалко таких христиан. Und mir tun solche Christen leid. Потому что не жить быть христианином и не знать Божью любовь. Also als Christ zu leben und Gottes Liebe gar nicht zu kennen. Не купаться в Божьих объятиях, да? Nicht sich zu baden in Gott seine Umarmung, in seine Gegenwart. Das ist tragisch. Но вот вступает даже завет с Господом. Und wenn man einen Bund mit Gott schließt, они не развивают эти отношения. Sie entwickeln diese Beziehung nicht weiter. Остаются на почтенном расстоянии. Sie bleiben auf dieser respektvollen Distanz zueinander. Я хочу сегодня спросить тебя. Und ich möchte dich heute was fragen. Насколько ты близок к Иисусу? Wie nah bist du an Jesus? Любишь ли ты его? Liebst du denn ihn? Хочешь ли ты эти отношения любви с ним? Willst du denn diese Liebesbeziehung zu ihm? И вот только познав любовь Иисуса, und nur wenn du die Liebe von Jesus erkennst, тогда можно утверждать, что ты знаешь Бога. Dann kannst du erst dann behaupten, dass du Gott kennst. Что ты знаешь не о Боге, а dass ты знаешь nicht Бога. Über Gott was weißt, sondern dass du Gott kennst. Мало слышать о любви. Es ist wenig über die Liebe zu hören. Сегодня много слышим, да? Wir hören sehr viel davon heute. Иисус тебя любит, Иисус тебя любит. Jesus liebt dich, Jesus liebt dich. Но мало слышать о любви. Aber es reicht nicht nur über die Liebe zu и hören. И мало, вот, чтобы твое сердце млело от умиления Иисуса. Und es reicht nicht aus, wenn dein Herz plötzlich weich wird, wenn du darüber hörst. Важно не просто чувствовать его любовь. Es ist wichtig, nicht nur einfach seine Liebe zu fühlen. Но принять ее всем сердцем. Sondern diese Liebe mit deinem ganzen Herzen anzunehmen. Чтобы она начала работать в тебе. Damit понимаете? Damit sie anfängt in dir zu arbeiten. Чтобы versteht твой ihr? Характер начал меняться. Damit dein Charakter anfängt sich zu verändern. Чтобы ты становился все больше похожим на Христа. Dass du mehr und mehr Jesus Christus ähnlich wirst. Иисус, я люблю тебя. Jesus, ich liebe dich. Я не хочу тебя огорчать. Ich will dich nicht kränken. Изменяй меня. Und verändere mich. И ты действительно готов тогда изменяться. Und dann bist du tatsächlich bereit, dich zu verändern. Понимаете, о чем я говорю? Versteht ihr, worüber ich rede?